1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 10 Minuten hier im Radio unter uns und dann kommt das Fernsehen auch noch dazu. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Weihnachten. Welche Erinnerungen habt ihr an Weihnachten? Was war euer schönstes, euer traurigstes oder vielleicht auch euer schrägstes Weihnachten? Habt ihr Angst vor dem jetzt bevorstehenden Fest? Und was war das bisher ja schäbigste oder naja unangenehmste Weihnachtsgeschenk, was ihr bekommen habt, über das ihr euch vielleicht sogar geärgert habt? Unser Thema ist Weihnachten. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen und bin gespannt auf eure Anrufe. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht hat den sehr schönen Namen Evita und ist 65 Jahre alt. Guten Morgen, Evita. Guten Morgen, ja, Domian. Hallo, Evita. Ja. Ja, du hast zum Thema Weihnachten angerufen. Ich habe mich gemeldet, ja. Ich möchte euer Team grüßen zuerst. Ja, sehr nett, vielen Dank. Und immer wieder höre ich, also nicht immer, aber doch immer wieder und häufiger höre ich die Sendung und sie gefällt mir auch sehr gut. Da freuen wir uns, vielen Dank. Ja, so. Ja, was ich dazu zu sagen habe. Ja. Und zwar, das war das Jahr 1993. Ja. 1991 ging ja der Krieg im ehemaligen Jugoslawien an. Ja. Und 1993, ich habe gleich von 1991 an, habe ich schon versucht, den Menschen in diesen Kriegsregionen zu helfen. Aha. Und habe dann auch immer wieder Transporte organisiert oder Musiker hier in Deutschland gehabt und auf diese Art und Weise diese Männer vom Militärdienst befreit. Hast du Wurzeln im Balkan, persönlicher Art? Also weitgehend ja. Meine Eltern waren 1945 vertrieben worden. Ja. Also ich muss dazu sagen, meine ganze Familie ist dort abgeschlachtet worden. Ja. Nur überlebt haben damals 1945 eben meine Eltern und meine Schwester und mein Bruder. Ich habe also keine Verwandten. Wenn so schlimme Dinge in deiner Familie dort passiert sind, ja, umso erstaunlicher, dass du dich engagierst. Ja, also hast. Ich denke, das hat seinen Sinn so. Ja, was genau ist dann weiter geschehen? Ja, und dann war es so, meine Mutter war dann im November 93 gestorben, am 18. Und dann passierte eigentlich was Ungeheuerliches, dass meine Schwester mir sagte, jeder feiert für sich Weihnachten. Also ich war nicht eingeladen zu der Weihnachtsfeier bei ihr in ihrer Familie. Warst du nicht eingeladen? War ich nicht eingeladen. Warum? Warum? Ich weiß ich nicht. Sonst warst du immer eingeladen? Nein, sonst, das war nie üblich bei uns. Aber in dieser Situation, jetzt ein paar Wochen vor Weihnachten, hätte ich gedacht, das ist tot. Aber sie hat es nicht getan. Ja. Ich weiß nicht warum. Ich habe mich dann für einen Transport ins ehemalige Kriegsgebiet entschlossen, über Weihnachten. Achso, den du dann begleiten wolltest? Den ich begleitet habe. Ah. Ja, und da sind wir dann losgefahren am Heiligen Abend, so gegen 4-5 Uhr. Ja. Und dann war 93 so ein furchtbarer Schnee, das war ein Konvoi, ich glaube mit 7 oder 8 LKWs mit Anhänger. Mhm. Und wir sind stecken geblieben. Wo? Irgendwo in Österreich vor Graz. Ach, schon in Österreich? Schon in Österreich. Oje, oje. Und, aber das, ich muss dazu sagen, ich war ja nur Begleiterin. Mhm. Die Chauffeure hatten ja die Arbeit. Ja, ja. Geld. Und insofern konnte ich das genießen. Und weil ja das irgendwie ja auch ein ganzer Konvoi war. Also du warst vorbereitet, du hattest Decken dabei, dicke Sachen und Getränke alles, und so, war alles wir hatten, da. Das war ja alles da. Mhm. Und wir konnten ja auch unseren LKW heizen. Ja. Auch da gab es keine Probleme. Wie lange wart ihr denn eingeschneit dann? Also wir sind angekommen, ja, erst am 28. Dezember. Ach du lieber Gott. Ach ja. Du liebe Zeit. Wie viel Kilometer waren das? Ich schätze so 1200. Ja, seid ihr denn dann auch direkt durch Kriegsgebiet durchgefahren? Ich habe direkt im Kriegsgebiet, nicht nur durch, sondern im Kriegsgebiet. Im Kriegsgebiet. Hattest du Angst? Ich war zu naiv. Denn gefährlich war es allemal, auch wenn es ein Hilfskonvoi war. Ich wusste immer im Kopf, dass es gefährlich ist. Mhm. Im Kopf wusste ich es. Aber ich hatte ja keine Erfahrung. Also kann man sagen, dass du dieses Weihnachtsfest 93 auf der Straße im Schnee erstmal zugebracht hast? Genau, und das war eben dieses Besondere. Ja, das glaube ich. Da in Österreich, in den Bergen, also es war vor Graz irgendwo. Mit wie vielen Leuten saßt du im Auto? Zu dritt. Und aber davor, wir hatten Funkhandys, waren ja da noch nicht so üblich, 93. Stimmt, ja. Aber wir hatten Funk. Ja. Wir waren also mit den anderen auch in Funkkontakt. Wie viele Autos waren es insgesamt? 8 etwa. 8 Autos. Also ich denke, wir waren so 20 Leute. Warst du die einzige Frau? Nee, das war ich nicht. Ich zu zweit oder zu dritt ja. waren wir. Und wie habt ihr denn dann da so eingeschneit, stecken geblieben, den Heiligen Abend verlebt? Was habt ihr gemacht? Wir haben Radio gehört, wir haben gesungen, wir haben uns einfach gefreut. Ja. Also vielleicht war es auch so, dass diese Freude von mir auch auf die anderen übergesprungen ist. Ja. Also ich hatte gar nicht den Eindruck, dass die jetzt so besorgt waren, dass wir nicht fahren können. Also die waren alle irgendwie ein bisschen vielleicht auch innerlich vorbereitet, dass das passieren könnte, sowas. Vielleicht. Und dementsprechend entspannt. Als ihr dann unten angekommen seid. Und unten sind wir, und das war eben das, was mich dann so ergriffen hat. Ja. Ich habe dann angerufen, ich habe mich dann vom Konvoi getrennt, weil das Rote Kreuz eben nicht ins Kriegsgebiet fahren wollte wegen des Autos, sondern eben nur eben an die Grenze quasi. Mhm. Und dann hatten wir uns getrennt, also meine zwei Fahrer und ich. Ja. Und wir sind dann allein voll rein. Oh. Und dann so 10 Kilometer vor diesem Kriegsgebiet habe ich dann irgendwo in einem Haus doch ein Telefon gefunden. Ich muss dazu sagen, ich kann Kroatisch. Ja, ja. Obwohl ich niemals dort war vorher. Ja. Und dann habe ich angerufen, dass wir jetzt kommen. Und ich bekam auch eine Telefonnummer vom Militär, wie wir fahren müssen, damit nichts passiert. Mhm. Weil die ja in der Regel ja auch wissen, ja. wenn was ist. So, dann seid ihr angekommen. Und dann sind wir angekommen und stell dir vor, dann hat eine Musikgruppe auf uns gewartet am Ortseingang und hat uns gespielt. Also auf Deutsch heißt dieses Lied Allen auf Erden Frieden und Freude. Wie toll, wie rührend. Wie rührend. Ja. Ja, wirklich. Was waren das für Dinge, die du nach unten gebracht hast? Lebensmittel? Wir haben damals, also in diesem Transport, jetzt sage ich es einfach mal so, das waren ja vorwiegend dann Frauen, die geflüchtet waren. Ja. Und kein Mensch denkt, dass die Frauen ja auch menstruieren. Ja, ja. Nicht? Wir hatten also so ganz frauenspezifische Sachen. Ach so. Lebensmittel. Ja. Eben solche Sachen hatten wir dabei. Also ihr seid sehr willkommen geheißen worden von den Leuten. Ja. Und haben damit also viele Menschen beschert. Wie lange wart ihr dann da unten? Wir durften eben, und das war das Problem, das Rote Kreuz hatte uns nicht erlaubt, dass wir länger wie 2 Tage da unten sein durften. Ach so. Und dann ging es wieder zurück. Ging die Rückreise denn glatt oder wart ihr wieder irgendwo stecken? Nee, da sind wir nirgendwo stehen geblieben. Und dann kam das ganz Rührende, dass das Militär, als wir zurückgefahren sind, uns vorausgefahren ist, damit wir überhaupt also fahren können, weil der Schnee so hoch war. Ach so. Man konnte keine Schilder sehen, man konnte nichts sehen. Mensch, Evita, dann hast du ein sehr spektakuläres Weihnachtserlebnis erlebt in deinem Leben, nämlich 1993. Ja. Das ist ja eine wahnsinnige Sache. Also toll, auch toll, das Engagement, muss ich wirklich sagen, vor allen Dingen mit deinem... Weißt du, und ich bin auch heute noch engagiert. Ja. Ja, also heute baue ich Projekte. Also eine sehr aktive und hilfreiche Frau bist du. So sieht's aus. Liebe Evita, ich danke dir sehr, dass du uns das erzählt hast. Ja, bitteschön. Wünsche dir schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Also, auf Wiedersehen. Adele. Ja, mach's gut. Tschüss. So, meine Lieben, was haben wir denn jetzt? Wir haben 1.09 Uhr und 44 Sekunden. Wir machen ein bisschen Pausenmusik und dann kommt das Fernsehen dazu. So, meine Lieben, der Vorspann im Fernsehen ist gleich fertig und dann sind wir alle vereint. Ich grüße ganz herzlich die Fernsehzuschauer auch. Ihr seid jetzt auch da. Schön, dass ihr da seid. Die Verspätung bitten wir zu entschuldigen, aber ich hatte es gestern ja schon angekündigt, dass es ein bisschen später werden könnte. So, wir haben eine Themennacht heute und das Thema heißt Weihnachten. Ich möchte gerne mit euch über dieses große Fest mich unterhalten. Welche Erinnerungen habt ihr an Weihnachten? Was war euer schönstes, euer traurigstes oder vielleicht auch euer abgefahrenstes oder schrägstes Weihnachten? Habt ihr Angst jetzt vor nächster Woche, vor dem bevorstehenden Weihnachtsfest? Und was war das Weihnachtsgeschenk, über das ihr euch am meisten geärgert habt? Oder was vielleicht das, ja, das albernste war oder läppischste war, was ihr bisher so bekommen habt? Ich würde gerne mit euch darüber reden und wenn ihr das auch wollt, freue ich mich sehr. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, verbunden bin ich mit der Julia und Julia, die ist 35 Jahre. Guten Morgen, Julia. Da sollte ich vielleicht auch mal die Leitung aktivieren. Hallo, Julia. Hallo, Domian. So, jetzt höre ich dich. Sehr schön. Ich freue mich, dass ich auch mal mit dir sprechen darf. Ich freue mich, dass du da bist. Also bei mir ist das so, zum aktuellen Thema Weihnachten, dass ich sehr große Angst habe vor nächster Woche. Warum? Und mich eigentlich überhaupt nicht freue auf Weihnachten und das zum ersten Mal in meinem Leben, weil ich Weihnachten alleine sein werde. Mit wem hast du sonst Weihnachten verbracht? Ich habe Weihnachten viele Jahre mit meiner Mutter verbracht, in der Familie verbracht. Das war auch immer ein sehr schönes Weihnachten. Mhm. Weihnachten war immer heilig, wie man sich das so vorstellt. Und ich habe versucht, das so weiterzuführen für mich, war auch schon mal alleine, aber habe danach auch oft Weihnachten mit meinem Partner verbracht. Mhm. Mein Partner hat mich vor ein paar Wochen, kurz vor Weihnachten, verlassen. Nach wie vielen Jahren? Nach 3 Jahren. Mhm. Das ist eine sehr unschöne Trennung gewesen. Ich stecke auch immer noch mittendrin und werde halt Weihnachten in unserer noch gemeinsamen Wohnung alleine sitzen. Was ist mit deiner Mutter? Meine Mutter ist leider gestorben. Deine Mutter ist leider gestorben? Ja. Wann ist sie gestorben? Vor 5 Jahren. Ach so. Und der Vater? Den Vater gibt es noch und der Kontakt zu meinem Vater, der wird auch zunehmend besser und darüber freue ich mich auch sehr, aber ist halt noch nicht so gut, dass ich halt Weihnachten da feiern möchte. Ich wurde auch nicht gefragt. Achso, der Vater hat eine neue Frau und eine andere Familie. Ja, der Vater hat, genau, also. Ja. Hast du so Geschwister sonst noch? Gar nichts. Gar nichts? Nein. Ja. Ich bin also wirklich allein. Ich habe A1 Angst vor dem Alleinsein ohnehin, nach einer Trennung ist das eh sehr schwer. Warum hat denn dein Freund dich eigentlich verlassen? Ja, da kamen mehrere Dinge zusammen. Er war halt seit längerem halt doch sehr unzufrieden, hat das halt nicht zum Ausdruck gebracht und hat sich dann halt so heimlich verabschiedet. Warum? Warum war er so unzufrieden? Weißt du das? Hat er dir das erklärt? Ja, er war unzufrieden mit mir, wie ich halt, dass ich halt viele Dinge nicht so gemacht habe, wie er das gerne gewollt hätte. Mhm. Er hat sich viele Dinge einfach anders vorgestellt. Er hat sich auch immer sehr beschwert, aber eben auch sehr wenig getan. Ich habe mich einfach auch, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe auch einfach zu viel getan. Ja. Hat er dich dann so von heute auf morgen verlassen? Ja, also wie das oftmals so ist, die Menschen, die trennen sich ja manchmal auch so heimlich für sich selber. Und er hatte wohl diesen Prozess wie er sagt, schon länger und er hat es mir relativ, ich war überrascht. Ne? Also ich habe mir sowas schon gedacht, weil er das öfter irgendwie auch schon mal angesprochen hatte, aber ich bin schon ein bisschen aus allen Wolken gefallen, zumal da auch wirklich gar nichts mehr zu retten war und es auch wirklich überhaupt keine Gespräche mehr darüber dann gab. Obwohl du diesen Mann immer noch liebst. Ich versuche mich da jetzt wirklich zu distanzieren und würde jetzt auch so nicht sagen wollen mehr, aber ich kämpfe halt. Was ja schon ganz gut ist, wenn man so eine Position hat, dann sagt ich will das gar nicht so sagen. So, jetzt Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür, nächste Woche. Der so emotional beladene Heilige Abend. Richtig. Was wirst du am Heiligen Abend machen? Ja, das ist die Frage. Mich besaufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir überlegt, am liebsten würde ich auswandern in ein Land, wo es gar kein Weihnachten gibt. Ja, aber man kann sich dem ja irgendwie doch vielleicht insofern entziehen, indem man sich ein paar schöne DVDs besorgt und einen tollen Filmabend macht zu Hause. Kein Radio, kein Fernsehen, dass man gar nicht so mitkriegt, die Stimmung draußen. Ja, das ist eine Idee, das stimmt. Daran habe ich jetzt wirklich noch nicht gedacht. Ne? Dass man das gar nicht als eine Besonderheit zelebrierst, sondern es ist einfach dein Guck. Filmguckabend. Ja, stimmt, daran hatte ich noch nicht gedacht. Ich hatte mir halt auch vorgenommen, dass ich trotzdem versuchen werde, mir das schön zu machen, gerade jetzt, so nach dem Motto. Aber das gelingt halt nicht. Nee, das ist dann vielleicht besonders traurig. Wenn man da allein unter einem Weihnachtsbaum sitzt und in einer stille Nacht, heilige Nacht hört, dann muss man ja heulen. Ja. Da geht es ja gar nicht mehr anders. Ich kann auch keine Kerze anzünden. Das ist einfach sehr bitter. Das heißt, in deiner Wohnung ist auch nichts weihnachtlich dekoriert im Moment. Ich habe es versucht. Es steht ein kleiner Adventskranz da. Ja. Aber da gucke ich dann auch schon immer so mit einem weinen und einem... Ne, könnt ihr mir vorstellen, einmal ist es natürlich traurig, weil du deinen Freund verloren hast, aber natürlich, wahrscheinlich ist es noch eine viel größere tiefe Traurigkeit, die dich überkommt, wenn du an deine verstorbene Mama denkst, mit der du das Fest immer verbracht hast früher. Ja, und auch so schön verbracht. Und überhaupt die Tatsache, dass alle Leute, die ich sonst kenne, und das sind ja auch gute Freunde, und ich bin denen ja auch dankbar, dass sie in der Zeit sowieso sehr für mich da sind, dass die alle halt in ihren Familien abends dann, gerade so in den Abendstunden, alle feiern. Ne? Gibt es denn keinen Freund, der sagt, ach komm, Julia, nun ist alles bei dir ein bisschen schiefgelaufen, komm doch zu uns. Nee, das hatte ich noch nicht so gehört. Und die einen Freunde, die mir das angeboten haben, da wollte ich mich dann auch wirklich nicht aufdrängen. Ja, das ist auch so eine Sache. Man weiß ja nicht, ob man dann da so reinpasst. Richtig. Das ist ja so ein familiären Fest und Intim. Gut, manche machen das locker und die sagen, komm doch vorbei. Aber bei den meisten ist man sich nicht sicher, ob man dann vielleicht doch nicht einen Tick stört. Ich hatte die Möglichkeit, einige Freunde noch zu sehr später Stunde zu sehen. Aber gut, dann ist es mitten in der Nacht. Ich weiß auch nicht, ob ich denn da noch hinfahre, ob ich nicht vorher wirklich schon was getrunken habe. Es geht mir halt wirklich um den Tag und um diese klassischen Stunden. Ne? Genau, im Prinzip so zwischen 5 und 10 Uhr. Ne? Also zwischen 17 und 22 Uhr. Das ist so die schwierigste Zeit, glaube ich. Ne? Und wenn man dann alleine sitzt, dann ist das, da habe ich auch wirklich Angst. Auch der Erst- und Feiertag, der kommt ja noch dran, der ist nicht ganz so hart. Nee, kann man eher hinkriegen. Den kann man hinkriegen, aber... Mensch, besorgt dir so richtig spannende Krimi-Filme oder irgendwelche Horror-Thriller oder sowas, dass du gar nicht auf weihnachtliche Gedanken kommst. Bloß keine sentimentalen Filme. Ja, dann bist du wieder schlimm. Irgendwas ganz Packendes, wo du denkst, Gruselfilm. Genau, Gruselfilm, sowas. Das ist eine gute Idee. Siehst du, da hast du mir jetzt schon wunderbar geholfen. Das freut mich sehr. Liebe Julia, dann komm gut über diesen Tag, den Heiligen Abend, und dir wünsche ich grundsätzlich alles Gute und guten Rutsch ins neue Jahr. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht ist Weihnachten. Was fällt euch ein, wenn ihr an Weihnachten denkt? Was war das wirklich schönste Weihnachten, was ihr bisher verbracht habt? Und auf der anderen Seite, was war das traurigste und eigentlich schrecklichste Weihnachten, was ihr erlebt habt? Und wie sieht's aus, wenn ihr an nächste Woche denkt? Habt ihr da vielleicht ein bisschen Angst? Geht's euch so wie Julia, dass ihr nicht wisst, was ihr machen sollt? Oder vielleicht jährt sich irgendetwas und man weiß nicht, wie man dem aus dem Weg gehen soll? 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hallo Björn, 31. Hallo Björn. Einen wunderschönen guten Abend, Domian. Ja, Björn, schön, dass du da bist. Ja, schön. So, auch zum Thema Weihnachten. Ja, Weihnachten nächste Woche, das ist so Weihnachten jedes Jahr, das ist wie so meine sogenannte Fluse, so der Fluch und der Segen. Der Fluch und der Segen. Ja, ich war 7 Jahre alt, als mein Vater sich auf Heiligabend das Leben genommen hat. Oh, wie schrecklich. Und seitdem ist Weihnachten natürlich immer so mit gemischten Gefühlen so. In der Kindheit war es eher so der Hasstag. Mhm. Also ich bin immer sehr wütend geworden, kurz vor Weihnachten, sehr emotional. Wie hast du das in Erinnerung? Du warst 7 Jahre. Was ist damals genau passiert, so in deinen Erinnerungen? Also was ich noch weiß, ist, dass halt unser Vater war nicht da und wir haben halt unsere Mutter die ganze Zeit gefragt, wo bleibt eigentlich Papa, wo ist der eigentlich? Es gibt Geschwister noch. Es gibt Geschwister noch. Also ich habe noch eine Schwester. Ja. Später hat meine Mutter dann nochmal geheiratet, kam noch eine dazu. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich nur eine Schwester. War die kleiner oder größer als du? Die ist kleiner als ich. Die ist 3 Jahre jünger. Ah ja. Also die war 4 zu dem Zeitpunkt. So, Papa war nicht da. Ja, und meine Mutter hat anfangs noch gesagt, so ja, der macht noch Besorgung, der ist in Hamburg und kauft ein. Mhm. Kommt aber später. Und ich habe irgendwann, hat es dann an der Tür geklingelt. Dann habe ich da aufgemacht, dann standen da 2 Männer. Oh, die wollten dann meine Mutter sprechen. Ich habe dann meine Mutter geholt, die hat mich weggeschickt und ja, das, also wir haben von dem Gespräch, also beziehungsweise ob meine Schwester, da hat sie nie drüber geredet, aber ich habe davon gar nichts mitgekriegt. Meine Mutter kam halt nur sehr still wieder zurück und naja, wir haben halt weitergefragt, was mit Papa ist und sie hat dann halt ausgewichen, dass er dann stecken geblieben ist, dass er einen Motorschaden hatte, dass er mit dem Auto nicht vorbeikommen kann, also dass er in Hamburg ist, aber ihm gut geht und wir sollen uns keine Sorgen machen. Sie fing nicht an zu weinen. Sie hatte sich im Griff. Ja, sie hatte sich im Griff. Ja. Wann hat sie euch denn dann gesagt, was geschehen ist? Das war, ich glaube, 2 Tage später. Ja. Wie habt ihr denn, wenn du dich da noch daran erinnerst, die Mutter erfährt, dass, also deine Mutter erfährt, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat. Wie hat er sich überhaupt das Leben genommen? Er hat sich erhangen. Und wo hat er das getan? Er hat das damals im Wald gemacht. Also außerhalb. Nicht zu Hause, zum Glück. Und musste deine Mutter nicht dann zum Identifizieren dorthin? Ich gehe mal davon aus, dass sie das am ersten Weihnachtstag gemacht hat, weil Weihnachten kann ich mich nicht erinnern, dass sie dann nochmal weggefahren ist. Wie lief denn dann dieser heilige Abend ab? Deine Mutter wusste, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat. Die kleinen Kinder sind da, die freuen sich auf Weihnachten, der Baum ist geschmückt. Wie lief dieser heilige Abend ab? Also wir haben halt als kleine Kinder uns trotzdem irgendwie gefreut, halt natürlich mit diesem Beigeschmack, Papa ist nicht da, aber wir haben ja gedacht, es ist alles gut, also haben Mama ja geglaubt. Und naja, also haben wir unsere Geschenke ausgepackt und war eigentlich an sich so ganz nett. Dann hat die Mutter sich aber sehr beherrscht, weil die sehr diszipliniert. Ja, die hat gut schlucken müssen. Weißt du, hat man hinterher dir das erzählt, hast du mit deiner Mutter darüber gesprochen, warum dein Vater das getan hat? Also sie hat uns dann erzählt, wir saßen beide bei ihr auf dem Schoß und sie hat uns dann erzählt, dass das beim Autounfall passiert sein soll, also dass er beim Autounfall ums Leben gekommen ist, dass er über die Straße gegangen sein soll, bei Grün für ihn und ein Autofahrer bei Glatteis halt nicht mehr bremsen konnte, weil er zu schnell war. Das war die Geschichte für die Kinder. Genau, das war unsere Geschichte. Ich bin daraufhin völlig ausgeflippt, wollte gleich diesen Autofahrer totschlagen. Und naja, also Welt war halt völlig zusammengebrochen. Später, als deine Mutter dir dann die Wahrheit gesagt hat, hat sie dir erzählt, die hat warum? Mir nie die Wahrheit gesagt. Die hat nie die Wahrheit gesagt? Nee, also es ist so, dass dann halt meine Mutter hat ungefähr 1,5 Jahre später geheiratet und also wieder neu, war dann schwanger mit meiner jetzt jüngsten Schwester. Und ich habe dann irgendwann mal, da war ich im Heim, war dann zu Hause, hab dann bei meiner Mutter nach einem Schwimmausweis gesucht, weil ich ein Schwimmbronzezeichen machen wollte und habe dabei die Sterbeurkunde gefunden und habe mich halt gewundert, dass die Angaben auf der Sterbeurkunde selber nicht mit den Angaben von meiner Mutter übereinstimmen. Also ich habe damals sehr viel nachgehakt und meine Mutter hat halt bei sehr vielen Sachen, ist sie halt immer sehr hart und ausgewichen. Ja. Also wie alt warst du denn, als es dir letztendlich gesagt hat? Das muss 5 Jahre später, 12. 5 Jahre später. 13. So, weißt du, warum er sich umgebracht hat? Ich gehe immer davon aus, also er war sehr böse auf meine Mutter. Also die wollten sich trennen. So, das ist das, was ich weiß. Die hatten ein Haus, hatten Schulden, wir mussten umziehen. Und ich gehe immer davon aus, dass er einfach aufgegeben hat. Dass er einfach gesagt hat, ich will nicht mehr und dabei halt sehr, sehr böse auf meine Mutter gewesen sein muss, weil er hat das von langer Hand geplant gehabt, meiner Mutter dann auch noch einen Song im Januar übers Radio zukommen lassen. Ein was? Irgend so ein Liebessong, der für die beiden sehr wichtig war in ihrer Beziehung. Ach so. Und das zeugt, also jetzt für mich so, wenn ich so... Wie, Moment, im Januar, nachdem er schon gestorben war? Ja. Ach so, oh Gott. Also Gott. Das heißt, er hat da also eine richtige Aktion, sag ich mal, draus gestartet. Aber er hat Zorn auf die Mutter gehabt und dennoch hat er ihr im Januar einen Liebessong gespielt? Ja, und wahrscheinlich damit sie auf jeden Fall nochmal emotional eins ausgewischt kriegt. Ach so, also, wenn ich also Bosheit. Ne? Ja, verstehe. Also man sagt, es gibt ja verschiedene Formen der Depression und unter anderem eine sehr, sehr aggressive Form. Und das muss wohl eine sehr aggressive Form gewesen sein. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Das war sehr gut. Also, wie habt ihr Kinder denn damals, ihr habt geglaubt, das sei ein Unfall gewesen, wie habt ihr die Beerdigung erlebt? Und da waren wir nicht bei. Da wart ihr nicht bei? Nee, da wurden wir nicht mitgenommen. Meine Mutter war der Ansicht, dass das besser für uns Kinder ist, wenn wir nicht dabei sind. Was ich allerdings bis heute bezweifle. Finde ich auch. Und also mein Vater wurde halt seebestattet. Also er wurde verbrannt und dann vor Helgoland bestattet. Das heißt, es ist also auch keine Möglichkeit, irgendwo so eine gewisse Art von Abschluss zu finden. Jetzt hast du gerade gesagt, Björn, am Anfang des Gesprächs, Weihnachten, Heiligabend, Segen und Fluch. Fluch, jetzt aufgrund der Geschichte, die du erzählt hast, wieso Segen? Segen, ich habe mich sehr, also früher bin ich sehr weit, also sehr sauer und wütend gewesen, vor allem, weil ich das nicht verstanden habe. Und es gab ja auch keine Antworten mehr. Es war ja und auch eine fixe Situation, sprich, also man konnte nichts mehr dran ändern. Mhm. Und ich habe mich dann mit viel schon immer mit Religion und auch vor allem dem Glauben an sich beschäftigt. Mhm. Und ich habe dann einen sehr dunklen Weg eingeschlagen, bin aber dann letztendlich irgendwo auch immer wieder auf die Poesie oder die auf das Schöne letztendlich gekommen. Was Weihnachten bedeutet? Ja, im Grunde genommen in jeder Traurigkeit, so groß die Traurigkeit, so groß kann die Freude sein. Ja. Was heißt das? Heißt das, dass du gläubiger Christ geworden bist, oder? Nee, nicht Christ. Also jetzt mal unabhängig von Religion, sondern der Glaube einfach an sich, dass da irgendetwas Höheres ist, was einen, ich sag mal, im Leben im Arm hält und einen immer beschützt, egal was einem passiert, und sei es noch so schlecht. Okay, nun ist aber das, gerade der Heilige Abend ist ja nun das große Fest der Christen. Ja, aber für mich ist es ein Fest der Liebe. Ah ja. Also wirklich nicht mal, also unabhängig von dem, was die Kirche da mit ihren ganzen Sachen macht, für mich ist es wirklich dadurch auch irgendwo ein Fest der Liebe geworden, weil man ja auch dadurch, wenn man etwas verliert, merkt, was ist einem wichtig. Und wir hatten eigentlich dann auch sehr schöne Weihnachten. Durch diese Sichtweise hast du dann auch die Trauer und den Verlust eher verarbeiten können. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten schöne Weihnachten, sagst du. Ab wann hattest du schöne Weihnachten? Ab welchem Alter? Also war zwischendurch immer mal als Kind so, wobei da war ich auch immer sehr, sehr aufgewühlt und sehr launisch, weil das halt ein sehr emotionaler Tag war. Mhm. Ansonsten eher so, als ich älter wurde, so mit Mitte 20. Ja, ja. So, da wurde das dann wirklich schön, so wo man dann auch, ja, also so wirklich aus dem tiefen Herzen heraus. So. Sehr gut. Aber dennoch wird die Erinnerung natürlich zeitlebens da sein, wenn der Heilige Abend kommt, an das, was damals geschehen ist. Ne, das ist ja nicht auszulöschen. Ja, Björn, dann wünsche ich dir und deine Familie. Hast du Familie oder Freunde? Ja, ich habe Familie. Du hast Familie. Also meine Mutter lebt noch, ist gesund und das meine ist Schwester auch. Ach so, und dann verbringt ihr nächste Woche dann den Heiligen Abend alle zusammen? Nee, den Heiligabend leider nicht, aber am ersten Weihnachtstag treffen wir uns. Was machst du am Heiligen Abend? Ich hoffe, dass meine Freundin kommt. Mhm. Ansonsten werde ich zu Hause mit meinem Kater feiern. Ach guck, vielleicht könntest du der Julia, die gerade angerufen hat und nicht wusste, was ich machen soll, noch einen Tipp geben, wenn du auch alleine bist. Okay, du hast den Kater, aber der ist ja nur auch nicht der große Gesprächspartner. Was machst du denn während der Stunden, wenn die Freundin richtig, nicht kommt? Also dann mache ich mir das richtig gemütlich. Also ich hole mir was Schönes zu essen. Ich verwöhne mich sozusagen richtig selber. Ach so. Machst du es dir denn weihnachtlich auch? Ja, ich habe sogar schon einen kleinen Weihnachtsbaum. Ach guck, er ist aber noch nicht geschmückt. Wie putzig. Ja, mein erster Weihnachtsbaum. Und hörst du dann auch irgendwie Weihnachtsmusik oder nee, das eher guckst nicht. Fernsehen? Nee, das, also wenn Fernsehen, gucke ich mir eher Filme an, so wo ich dann der Werbung entgehen kann. Ah, ja. Aber ansonsten höre ich dann doch schon zwar ruhigere Musik, aber jetzt nicht so spezielle Weihnachtsmusik. Verstehe. Also wie auch immer der Heilige Abend dann verlaufen wird, ich wünsche dir einen schönen Heiligen Abend ja, und danke, auch gleichfalls. Alles Gute fürs neue Jahr. Ja, wünsche ich dir auch. Auf Wiederhören, Björn. Ja, und tschüss. Ihr Lieben, ich merke gerade, dass wir im Eifer unserer Vorbereitung heute vergessen haben, hier für die Fernsehzuschauer unser Schild hinzustellen, nämlich was für ein Thema wir heute haben. Daher muss ich euch das den Fernsehzuschauern auch immer wieder zwischendurch mal sagen. Es geht um Weihnachten. Ich möchte gerne mit euch über Weihnachten sprechen. Das ist unser Thema heute Nacht. Was ist das schönste Weihnachten? Was sind eure Erinnerungen an Weihnachten? Was war das schönste Weihnachten oder was war das traurigste Weihnachten in eurem Leben? Über welches Weihnachtsgeschenk habt ihr euch am meisten geärgert bisher? Und wie sieht's aus, wenn ihr an nächste Woche denkt? Freut ihr euch drauf oder ist euch das ein bisschen gruselig fast schon und habt Angst davor, vor dem Heiligen Abend 2009? 0800 220 5050. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu... Oh, jetzt muss ich mich überanstrengen. Zu Cheng, stimmt das? Ja, ungefähr. So ungefähr. Zu Cheng, das ist ein chinesischer Name. Richtig. Ja, du bist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ich bin 17 Jahre alt. Hi. Ja. Ich glaube, ein Mensch mit einem chinesischen Namen hatten wir noch nie in der Sendung. Das ist eine Premiere. Noch nie? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Das ist gut. Ja, mein Lieber, Weihnachten. Ja, Weihnachten ist bei mir auch, auch so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ich habe in meinen 17 Jahren noch nie Weihnachten gefeiert. Wie kommt das? Das kommt, weil meine Eltern sind beide chinesisch. Ah, ja. Ich bin hier geboren und auch hier aufgewachsen in Deutschland. Ja. Und also sieht man halt so. In China gibt's das nicht, natürlich nicht. Nee, das gibt's gar nicht. Also ja. Ist ja auch ein Fest der Christen, wie du schon gesagt hast. Genau, der westlichen Welt. Eben, ja. Aber du bist hier geboren, hier aufgewachsen und hast diesen ganzen Trubel und Rummel und all das hast du ja dann Jahr für Jahr mitbekommen. Ich habe das alles mitbekommen. Weihnachtsmärkte, Fernsehsendungen. Das habe ich alles mitgemacht. Also Weihnachtsmarkt, ich finde ja auch selbst persönlich, ich finde die Vorweihnachtszeit sozusagen eigentlich auch viel schöner als Weihnachten an sich. Weil, also mit Weihnachtsmärkten und so, da gehe ich auch wohl häufiger wohl mal hin. Ja. Und an Weihnachten gibt es halt nicht so viel zu tun. Das Weihnachten finde ich an sich sogar noch ziemlich blöd, weil meine Eltern haben hier ein Lokal, also ein Restaurant. Ach so. Und wir an so einem Heiligabend haben wir als Ruhetag, aber am ersten oder zweiten Weihnachtstag muss ich sogar arbeiten. Da ist richtig was los dann. Ja, ja. Ja, aber was macht ihr denn, die ihr chinesisch stämmig seid? Was macht ihr bei Heiligabend? Wir machen gar nichts. Gar nichts. Ein ganz normaler Abend. Das ist wie ein ganz normaler Abend bei uns. Kann man sich dem denn, wenn man in Deutschland lebt, ich stelle mir das sehr schwierig vor, überhaupt entziehen? Dem kann man nicht ganz nur entgehen, aber das kriegen meine Eltern schon gar nicht ganz gut hin. Also das ist bei denen so, das ist dann eher so ein geselliger Abend mit der Familie. Ja. Also, gab es denn schon mal so Ansätze, wo ihr nun schon mal hier lebt, euch dann vielleicht doch ein bisschen anzupassen und das auch zu feiern? Gab es das vielleicht schon mal? Das gab's. Also meine Geschwister sind ja auch hier. Meine Eltern sind ja jetzt, also die kennen das ja nicht so ganz, aber meine Geschwister und so, wie wir versuchen das so ein bisschen halt so ein Stück mit nach Hause zu bringen. Genau. Versuchen halt das auch mit den Geschenken und so weiter. Genau. Ja, es kann ja vielleicht sein, wenn du mal eine Familie hast, dass ihr dann schon Weihnachten feiert. Aber deine Eltern sind es ja nun gar nicht gewöhnt von ihrer Kindheit her. Eben, ja, also die kennen das ja gar nicht. Mhm. Und die sehen auch gar keinen Anlass dazu, das zu feiern sozusagen. Mhm. Und also ich werde auf jeden Fall später mit meiner Familie, wenn ich dann später Kinder habe und so weiter, werde ich das auf jeden Fall so machen. Also das Fest der Freude, der Liebe und der Familie halt dann. Ja, genau. Ja. Wenn deine Eltern so erzählen, ich meine, du kennst es, weil du es gewohnt bist, du bist hier geboren und bist ja wie ein Deutscher aufgewachsen. Mhm. Genau. Aber wenn deine Eltern so erzählen, denen muss das doch, als die hier gerade ein paar Jahre waren, doch ganz merkwürdig vorgekommen sein, dieser Brauch, oder? Ja, die finden das schon ein bisschen, also meine Mutter ist ja jetzt auch kein Buddhist, sondern sie sagt von sich selbst, dass sie halt Christ ist. Ach so. Ja. Ach, deine Mutter sagt, dass sie Christin ist. Eben. Also, ja, aber dann wundert es mich ja schon, dass sie das nicht feiert. Ja, also ich weiß auch nicht, vielleicht ist sie auch so, also sie interessiert sich schon sehr für christliche, also für die Religion halt, aber ist halt, lehnt halt Buddhismus und sowas ab. Mhm. Ist deine Mutter denn so in diese christliche Nähe gekommen, nachdem sie in Deutschland gelebt hat? Oder war das schon in China so? Ja, seit Deutschland, glaube ich. Durch meine Verwandten so ein bisschen. Also hier in Deutschland oder in China? Genau. In Deutschland? Nee, hier in Deutschland. In Deutschland. Ach so, ja. Ja. Mhm. Und also ich muss dir noch was erzählen. Ich war jetzt ein Jahr im Ausland. Mhm. Also habe ein Austauschjahr gemacht, in China auch. Und das war mein schrägstes Weihnachtserlebnis. Ich musste an Weihnachten sogar zur Schule. Ach du je. In die Schule. Also wir saßen dann Heiligabend bis zum 26. Das war einfach ganz normal Schule. Es hat geschneit. Weihnachten war für mich ganz schlimm, weil für mich als Austauschschüler musste ja also zwei Kulturen sozusagen. Ja, ja. Und, hast du gedacht, in Deutschland ist Stille Nacht, Heilige Nacht und alle feiern und es ist irgendwas Besonderes und ich sitze hier in der Schule und muss lernen. Genau, auch wenn, also man weiß ja, man hat halt in Deutschland auch nie gefeiert mit der Familie, ist halt schon hart für sich persönlich, aber man weiß ja halt schon, dass es Weihnachten ist und da kriegt man auch diese Stimmung, weißt du, mit Spekulatius und keine Ahnung, Weihnachtsmärkten und sowas und Glühwein und dann kriegt man auch, und im Fernsehen läuft sowas und Weihnachtsmusik. Weihnachten war für mich sehr schlimm. Ich lag 2 Wochen lang nur im Bett und habe nur geweint. Oh, wie alt warst du da? Da war ich, das war letztes Jahr. Ach, letztes Jahr. So ist dir das zu Herzen gegangen? Das ist, da hast du Sehnsucht und vermisst alle deine Freunde. Aber das zeigt ja schon, dass du schon doch recht nah an dieser deutschen Tradition, was heißt deutschen, westlichen Tradition bist und dich damit identifizierst. Eben, auf jeden Fall. Also, das war schon eine ziemlich starke... Gibt es in China ein vergleichbares Fest, wo die ganze Nation dann innehält? Das ist das Frühlingsfest. Das Frühlingsfest, das klingt ja auch schön. Ja, das ist nächstes Jahr erst. Und im Januar, Februar dann irgendwann. Achso, im Januar, Februar ist das. Mhm. Hat das auch mit dem neuen Jahr was zu tun? Oder das ist das chinesische Neujahr sozusagen. Also Silvester feiert man auch nicht, nur mal so nebenbei. Ja, das finde ich wirklich interessant, das mal von so einer Sichtweise jetzt erzählt zu bekommen. Mhm. Geht sicherlich vielen Leuten aus muslimischen Ländern genauso. Ja, wollte gerade sagen. Genau, also, dass denen das auch ganz merkwürdig vorkommt hier, was hier dann los ist. Ja. Zhu Cheng. Ja. Hat Ihr Name eine Bedeutung? Der hat irgendwas mit Ehrlichkeit oder irgendwie sowas, aber... Mit Ehrlichkeit? Ja. Was willst du bist 17, was willst du mal machen? Was ich mal machen möchte, das ist eine gute Frage. Erstmal meine Schule fertig machen, also Abitur. Ja. Dann mache ich vielleicht sowas wieder ins Ausland. Das hat mich schon ein bisschen verschlagen. Also möchte gerne nach Australien oder so, möchte einfach so ein bisschen die Welt sehen. Mhm. Habe auch schon gehört in deinen vorigen Sendungen, dass welche nach dem Abi irgendwie eine Sightseeing-Tour durch Europa gemacht haben mit dem Auto. Zum Beispiel? Nee, auch nicht schlecht. Ja, also nach dem Abi hat man ja schon richtig viel Zeit dann. Und ein Berufstraum? Ich weiß nicht, irgendwie... Mich spricht das so ein bisschen an, also Moderator oder sowas. Ah, ein Kollege. Ja, oder Radiomoderator, ja. Ja, musst aber erst was Gescheites lernen. Ja, eben. Ist immer ganz günstig, wenn man irgendeine Ausbildung hat oder sowas. Oder was studiert hat in der Richtung. Zuschenk, ich danke dir für den Anruf. Schöne Grüße an deine Eltern. Danke. Und wenn auch nichts Besonderes bei euch abgeht, nächste Woche, dennoch ein paar schöne Tage wünsche ich. Ja, ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachten. Dankeschön, mein Lieber. Und tschüss. Ich wollte noch ein Autogramm haben. Sehr gerne. Legst du auf? Wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay, gut, danke schön. Okay, ciao. Tolle Sendung. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Weihnachten. Was sind eure Erinnerungen an Weihnachten? Die traurigsten und die schönsten Erinnerungen. Herzlich willkommen, sage ich, zu Thomas. Und Thomas ist 31 Jahre alt. Guten Morgen, Thomas. Oh Gott. Oh Gott, das ist ein Anfang. Entschuldigung. Ja, gut. Ich habe gerade die Hose voll, aber nee, passt schon. Aufgeregt? Ja. Ach komm, wir machen das schon, wir beide. Ja, gut. Also Weihnachten. Okay, ja, Weihnachten. Schöne Erinnerung oder schlechte Erinnerung? Die letzten, knapp 3 bis 4 Jahre, sehr schön, sehr schön. Vorher überhaupt mal gar nicht. Und sehr viel Angst vor diesem Jahr Weihnachten. Warum? Weil alleine. Wie kommt es? Dazu muss ich sagen, ich bin halt eben seit meinem 6. Lebensjahr im Heim aufgewachsen. Ja. Und habe sowas nicht kennengelernt, auch wenn es ein Nonnenbunker war, so gesagt halt eben. Und ich habe halt eben vor knapp 3-4 Jahren meine Ex kennengelernt, also meine jetzige Ex-Freundin. Lass mich eben fragen, ich habe sowas nicht kennengelernt, was heißt sowas? Auch wenn ich unter Nonnen groß geworden bin, das war halt eben jedes Mal zu Weihnachten, war es halt eben eine Süßkettentüte und Gutes. Mhm. Und die anderen, also... Aber ging man nicht zur Kirche und gesungen und war das nicht festlich? Ach, um Gottes Willen. Ach, nee, das ist alles eine Show. Nee. Du bist ja in Gruppen unterteilt, mein Gott. Es ist ein riesiges Haus mit mehreren Gruppen, wo du halt mit mehreren Kindern drin bist. Mhm. Und es bleiben wahrscheinlich von den 100% meistens ja 5% übrig, wo halt die Eltern einen nicht haben wollen oder sonst irgendwas. So, also die anderen, die gehen halt eben zu den Eltern. Ja. Jo, das und war und du gingst nicht zu den Eltern? Nö, nee. Nicht wirklich, nein. Wann bist du aus dem Heim rausgekommen, welchem Alter? Das war zum Schluss betreutes Wohnen, es war mit 17 Jahren. Ja, mit 17 Jahren, genau. So. Mhm, genau. Jo. So, ja, jetzt bist du nächstes Jahr alleine. Ja. Nächste Woche nicht, nächstes Jahr. Nächste Woche alleine. Ja, hast genau, du so ist das, ja. Mit wem hast du denn voriges Jahr Weihnachten verbracht? Ja, wie gesagt, mit meiner, ja, leider Gottes Ex-Freundin. Halt eben, und mit der kompletten Familie. Das habe ich halt eben erst vor ja, 4 Jahren kennengelernt, dass es auch mehr sein kann, wie einfach nur das ganze Jahr zerstreiten und einmal im Jahr fröhlich sein. Ja. Sondern es war einfach eine, ja, wie soll man sagen, Ende Funds, ja, korrekte Familie halt eben. Ne? Mhm. Es war von vorne bis hinten war alles ehrlich und ich habe mich sowas von wohl gefühlt. Ja, also richtig gutes, schönes Familienfest. Aber sowas von. Es wurde, was also, ich nicht kannte, ja. Habe ich es richtig verstanden? Die erste Zeit deines Lebens, also die ganze Kinderzeit, Jugendzeit war schrecklich. Weihnachten im Heim. Mhm, genau. War so. Dann gab es ja noch ein paar Jahre, bis du deine Freundin kennengelernt hast. Wie verliefen die Jahre denn? Ja, wie verliefen die? Ich meine, na klar, hatte ich vorher auch eine Freundin. Mit der war ich auch zum Schluss verlobt. Ich war mit ihr 6 Jahre zusammen. Aber das war halt eben das ganze Jahr halt eben über haben sie sich bekriegt. Also halt eben ne, bekämpft, wie es nur geht. Und halt eben zu Weihnachten friedevolle Eierkuchen. Mhm. Das ist halt auch nicht das Wahre. Also die schönste Zeit hast du mit der Familie deiner letzten Freundin verbracht. Ja. Das war richtig gut. Und jetzt seid ihr getrennt. Richtig. Warum seid ihr getrennt? Warum? Oh mein Gott, da gibt es viele Gründe. Wer hat sich denn von wem getrennt? Sie sich von mir. Ja, dann hat sie sicher einen Grund genannt. Ja, genau. Und zwar, weil sie mir mit ihrer Krankheit nicht zur Last fallen möchte. Was hat sie denn für eine Krankheit? Sie hat zum Schluss MS gehabt, ja. Ja. Das mit 22 Jahren erleben. Ist schon sehr weit ausgebrochen. Ja, also ich kann es nur so halt eben erzählen. Wir waren knapp ein Jahr zusammen. Mhm. Sie ist halt eben irgendwann morgens bei mir aufgestanden am Wochenende, ist halt zusammengebrochen und konnte nicht mehr laufen. Mhm. Gut. Und dann hatten wir halt jede Menge Krankenhausgänge hinter uns, wo sie halt eben auch vorgeworfen haben, sie würde Drogen konsumieren oder sonst irgendwas, weil sie es halt eben nicht verstanden haben, weil sie noch so jung war. Ich habe sie dann halt irgendwann zur Uniklinik geschleppt und da haben sie es innerhalb von einer Woche rausbekommen, dass sie halt eben MS hat. Mhm. Und ich habe sie halt eben gepflegt, also wie es sich eigentlich gehört, gepflegt, gewaschen oder sonst irgendwas und ja, alles, was sie sehen wollte, rumgetragen. In der letzten Zeit, als ihr noch zusammen wart, war sie da an einen Rollstuhl gefesselt oder? Nee, zum Glück nicht. Also sie musste sich vorher Interferone spritzen, also irgendwie, ich glaube, alle 2 Tage waren das. Und dann kam aus Amerika ein neues Rezept rüber, was halt Anfang, ich glaube, diesen Jahres oder letzten Jahres. Also sie konnte sich schon noch so einigermaßen selbst bewegen. Ja, und ja, also nee, in dem Sinne pflegen musstest du sie nicht. Doch, musste ich schon. Warum? Also sie konnte, jeder Schritt, jede Bewegung hat ihr Schmerzen bereitet halt eben. Ach so. Das habe ich halt eben abgenommen, das war ganz irgendwie ganz klar. So, also sie war dann schon an das Haus und die Wohnung gefesselt, sie konnte nicht mehr einkaufen gehen alleine, das ging nicht mehr. Ja, nein, das ging gar nicht mehr, deswegen sind wir auch umgezogen, ich habe auch eine Wohnung im Erdgeschoss gekauft und all sowas. Also, und hast du bemerkt, dass die Krankheit sehr schnell fortschreitete? Das war auch sehr schnell, weil es war von einem Tag auf den anderen, wie gesagt, sie war damals 22 Jahre alt, hat gerade ihr Abitur gemacht und irgendwas, es stand alles vor ihr, sie hat einen Abischnitt gemacht von 1,1 und von heute auf morgen kann sie nicht mehr laufen. Jetzt, als ihr euch getrennt habt, wie alt war sie da? 24. Und das hat sich in den 2 Jahren erheblich verschlechtert? Zu Anfang schon, bis halt eben dieses neue Medikament rauskam halt eben. Und dieses Medikament ist halt eben so, man muss nur noch einmal im Monat ins Krankenhaus, lässt sich das verabreichen über Tropf. Und dann geht es besser. Es ging ja auch zum Schluss halt eben besser. Es hat sich alles irgendwie gebessert. Umso merkwürdiger finde ich die Begründung, dass sie sagt, sie will dir ihre Erkrankung nicht zumuten. Das ist der Grund der Trennung gewesen. Genau. Glaubst du das? Glaubst du das? Domian, ich habe keine Ahnung. Oder steckt da was anderes hinter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich von der Arbeit ins Krankenhaus gefahren bin und vom Krankenhaus direkt zur Arbeit. Ich habe alles gemacht und getan und sonst irgendwas. Und Du hast diese Frau sehr geliebt. Du liebst sie nach wie vor. Und es gab keine Möglichkeit des Gespräches oder des dass sich vielleicht nochmal besprechens und annäherns, das ging nicht? Nein, nicht wirklich. Und so, insofern ist definitiv jetzt auch die Beziehung kaputt. Ja, na klar. Ja, es gibt gar keinen Kontakt mehr miteinander. Nein, überhaupt nicht. Wann genau habt ihr euch getrennt? Es war Mai. Im Mai. Mhm. Ja, genau. Und seitdem hat auch kein Gespräch mehr stattgefunden. So, du hast diese Frau sehr geliebt. Ja. Und du hast die Familie sehr gemocht. Das war ein Glücksfall für dein Leben, dass du in diese Familie reinkamst, ja. Mhm. Genau, aber sowas von, weil ich bin da sowas von herzlich aufgenommen worden. Ich war ein Teil von der Familie. Ein Teil von der Familie, was ich niemals hatte. Was du niemals hattest, genau. Das muss man ja auch noch besonders dann unterstreichen, dass du dass das für dich etwas ganz, ganz Großartiges dann war, in so einen Familienverbund aufgenommen zu werden. Der schöne. Das war das Übergeschenk schlechthin. Ja. Ist so. Wie verlief denn da das Weihnachtsfest in der Familie, zum Beispiel letztes Jahr? Letztes Jahr kann ich ja sagen, also wie gesagt, die Eltern von ihr waren beide geschieden, hatten aber neue Partner. Mhm. Also wir hatten über Weihnachten gut zu tun. Wir haben die besucht, erstmal die Eltern halt eben, dann kam noch Oma und Opa und sonst irgendwas alles. Und es waren für mich meine Eltern. Es und am Heiligen Abend, was wurde da gemacht? Ach, was war der Hammer überhaupt? Ich meine, bis dato habe ich Weihnachten gehasst, weil das ist halt eben, da bin ich feiern gegangen für mich alleine oder sonst irgendwas oder irgendwo hingegangen. Und ich bin da eingeladen worden, bin halt eben dahin. Zur Vorsicht hatte ich halt eben halt auch vorher hingehört und für jedes Familienmitglied, also versucht irgendwas dabei zu haben als Geschenk oder sonst irgendwas, was ich halt eben mochte. Mhm. Ja, und dann hat man halt eben Bescherung gemacht unter dem Baum. Mhm. Und es war von jedem Familienmitglied ein Geschenk für mich dabei. Ja, wie nett. Sehr nett. Aber persönlich für mich dabei, nicht irgendwas von wegen, es könnte Schokolade sein oder sonst irgendwas. Richtig schönes persönliches Geschenk. Auf das, was ich das Jahr über geäußert habe, was mir gefällt oder sonst irgendwas. Und dann wahrscheinlich ein gemeinsames Essen noch und ein schönes Zusammensitzen. Natürlich. So, jetzt ist nächste Woche wieder Heiligabend. Ja. Und, was wirst du machen? Nö. Nicht wirklich. Wie nicht wirklich? Was wirst du machen? Ach, was ich machen werde? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendeinen Plan musst du dir auch schon überlegt haben. Nein, ich versuche dem ganzen Ding aus dem Weg zu gehen. Naja, man muss ja irgendwas machen. Entweder bleibt man zu Hause und guckt Fernsehen oder man guckt DVD oder. Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach nur diesem ganzen Weihnachtsklimbims aus dem Weg zu gehen, weil es mir einfach nur unendlich wehtut. Ja, verstehe. Mach aber nicht den Fehler und gib dir voll die Kante. Das ist auch nicht gut. Nee, das brauche ich auch nicht. Nee, das ist auch immer, dann ist es am nächsten, übernächsten Tag noch trauriger, wenn man da verkatert rumhängt und. Davon mal abgesehen. Wahrscheinlich mache ich auch noch Sachen, die ich hinterher bereue, aber ich mag das nicht. Sowieso mich besaufen oder mir eine Kante geben. Versuche es vielleicht wirklich, diesen Abend so relativ normal wie möglich zu gestalten und dich auszublenden aus der ganzen Weihnachtshysterie, die bisweilen ja auch herrscht. Ja, aber das ist schon schwer. Ja, aber mit Filmen, ich glaube, worüber wir gerade gesprochen haben, mit den Filmen, das ist ein ganz guter Trick. Nee. Ich weiß, was zu Weihnachten läuft und das sind nur Weihnachtsfilme. Nein, nicht im Fernsehen. Nein, im Fernsehen geht das nicht. Das stimmt, hast du recht. Ja. Also, wie auch immer, Thomas, wünsche ich dir, dass du über die Tage einigermaßen gut rüberkommst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir dann für das neue Jahr viel Glück und dass die Liebe sich wieder einstellt in dein Leben. Wäre schön, wenn das nochmal passieren würde. Ja, das stimmt schon. Ich wünsche es dir von Herzen. Alles Gute, Thomas. Ich danke dir. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war Thomas zu unserem Thema Weihnachten heute und wir haben 1.48 Uhr und begrüße recht herzlich den Ralf. Der Ralf ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Ralf. Hallo? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Ralf. Schöne Grüße. Dankeschön. So, Thema Weihnachten. Ja, Thema Weihnachten, ich weiß. Meine Geschichte, die reiht sich nahtlos in die bisherigen Schicksale der letzten Anrufer ein. Das muss ich tatsächlich sagen. Also es geht natürlich noch einen Tacken schlimmer. Also hast du schlechte Erinnerungen an Weihnachten? Absolut schlechte, Domian. Warum? An was denkst du dann? Ja, also seit 2005 ist für mich Weihnachten auf jeden Fall nicht mehr präsent. Was ist denn 2005 geschehen? Im Dezember, am 3. 2005, fiel meine Lebensgefährtin ins Koma, mit der ich 9,5 Jahre zusammen war. Sie musste ins künstliche Koma versetzt werden, um zu überleben. Das hat ihr leider zum Schluss am 6. Januar 2006 bis dahin nicht ganz gelungen ist. Das heißt? Ja, das heißt, sie hat zwei Kinder. Und ich habe es ist hier nicht ganz gelungen. Ist sie gestorben dann im Januar, oder? Ja, ist richtig. Sie ist gestorben im Januar. Und sie ist im Dezember 2005 von heute auf morgen ins Koma gefallen? Sie musste ins Koma versetzt werden, weil sie eine Blutaussackung im Gehirn hatte. Ja, war vorher aber eine gesunde Frau. Absolut gesunde Frau. Mhm. Absolut gesund. Man kann es mit einem Schlaganfall vergleichen. Ah ja. Mhm. Und es ist aber nicht so irgendwie leicht wegzutun, weil das war, also die Ärzte haben operiert bis zum geht nicht mehr und die haben dreimal den Kopf aufgemacht und die haben alles versucht und muss ich ganz ehrlich sagen, meine Hochachtung an die Ärzte im Krankenhaus in Bochum. Das heißt schon, dass das erste Weihnachten, nämlich das Weihnachten 2005, war dann schon ein grauenhaftes Weihnachten, weil deine Freundin schwerst krank im Krankenhaus lag. Es war nicht nur ein grauenvolles Weihnachten, es war gar kein Weihnachten mehr. Aber es gab Kinder, sagst du, ne? Es gibt Kinder. Ja, die Kinder waren auch zu Hause, weil die sich nicht zu der Mutter getraut haben. Wie alt waren die Kinder da? 11 und 13. Sind das eure gemeinsamen Kinder? Nein. Nein, es sind ihre Kinder. Oder deine? Ihre Kinder und ich habe die mit großgezogen. Ah ja, Die haben sich nicht ins Krankenhaus getraut damals. Die haben sich nicht reingetraut. Erst am Heiligabend 2005, als ihre Mutter auf eine normale Station verlegt wurde und da war sie wieder ansprechbar und da war sie auch soweit wieder fit. Hatte natürlich geistige oder sagen wir mal ein paar motorische Ausfälle, geistige Ausfälle logischerweise. Ja. Diese Abwesenheit, die lange Zeit. Und die Kinder haben sich gefreut, dass die Mutter wieder da war. Ja. Und du auch. Ja, und wie? Und wie, natürlich. Wir haben uns gefreut. Die Mutter der Kinder habe ich zur Toilette getragen. Mhm. Ja, damit, weil die hatte keine Muskeln mehr. Sie hatte so lange gelegen. Mhm. Und, Das war am Heiligen Abend 2005. Da hatte sie sich ein bisschen von der schweren Operation und dem Vorfall erholt. Vollkommen. Aber dann ging es wieder bergab danach. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist sie beim Frühstück zusammengebrochen und unwieder rettbar quasi verloren. Ist nie wieder aufgewacht? Sie ist nie wieder aufgewacht. Und dann im Januar verstorben? So. Am 6. Januar verstorben, 2006. Ja. Und seitdem gibt es kein Weihnachten. Ganz kurz nochmal, zu Weihnachten 2005. Mhm. Und das ist deswegen Weihnachten. Es war alles soweit vorher geplant. Also Weihnachten, das wird mir ganz tolles. Alles war schon geschmückt. Die Fenster waren schon geschmückt. Das war aber auch alles. Weihnachten, Tannenbaum war noch nicht da. Mhm. Da ist der Sohn meiner Lebensgefährtin auf die Idee gekommen, er möchte ein weihnachtliches Bild in der Wohnung haben und ist hingegangen und hat noch einen Tannenbaum geklaut. Mhm. Einen schönen Tannenbaum und den hat er selber hingestellt, selber geschmückt, mit der Tochter zusammen und ich war am Heulen bis zum geht nicht mehr. Weil du wusstest, die Mutter liegt schwerst krank im Krankenhaus und man wusste nicht, wie es weitergeht. Ich bin jeden Tag dahin gefahren zum Krankenhaus und ich habe mich um die Kinder noch mitgekümmert und ich habe auch tatsächlich im Krankenhaus durfte ich sogar schlafen auf der Intensivstation. Ja. Eine Pritsche am Start und so. Ja. Ich war die ganze Zeit da, wenn es ging. Die Oma hat sich um die Kinder gekümmert. Ich habe mich um die Kinder gekümmert, aber wenn ich im Krankenhaus war, war die Oma da. Ja. Die war in der Nähe. So, jetzt ist seit diesem Jahr 2005 für dich Weihnachten ist gestorben. Gestorben. Aber es gibt ja die Kinder, um die du dich wahrscheinlich weiter kümmerst, oder? Gekümmert hast. Wir haben nach wie vor, also ich habe mit der Tochter noch Kontakt, der Sohnemann, der hat eine eigene Wohnung. Da weiß ich gar nicht mehr, ich habe überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Ach so, und die Tochter, wo wohnt die? Die Tochter, die wohnt in einer, wie heißt das nochmal, so eine Unterkunft. Die sind also nach dem Tod der Mutter, drei Monate konnte ich sie noch halt eben so auf den Heimaufenthalt vorbereiten. Ach so, verstehe, weil du nicht der leibliche Vater warst und dann konntest du... Genauso aus. Das und dann wurden die Kinder so langsam rausgeschlichen. Ja. So, das heißt, aus dem Leben. Du hast seitdem kein Weihnachten mehr erlebt. In dem Sinne. Absolut, ja. Wie begehst du dann, wie verhältst du dich an diesen Tagen? Zum Beispiel nächste Woche. Ja, was soll ich nächste Woche machen? Ich habe, wie gesagt, neben mir sitzt eine ausgesprochen gute Freundin, meine gute Seele. Mhm. Und die ist auch wirklich ein absolutes Polster. Kein Puffer, sondern ein Polster. Mhm. Für nicht nur meine halt eben psychischen Belange. Mhm. Und die natürlich, also ich bin psychisch in ein extrem tiefes Loch gefallen. Mhm. Wenn ich unter anderem meine Freundin und meine Funkerkollegen, ich bin Funker, mhm, wenn ich Funkerkollegen nicht hätte, wäre ich komplett im Arsch. Verbringst du denn dann den Heiligen Abend auch zusammen mit deiner Freundin? Also mit deiner guten Freundin? Das ist ja so eine platonische Freundin, so habe ich es verstanden. Na, platonisch nicht, eine gute Freundin, sehr gute Freundin, platonisch kann man sagen, ist auch richtig. Verbringst du denn den Heiligen Abend mit ihr? Nein, wird wohl nicht klappen, weil sie nach Hause möchte. Ach so. Bei ihren Eltern verbringen und das möchte ich hier nicht verderben, nicht versauen. Das verstehe ich. So, aber dann stellt sich dir ja wirklich die Frage, was mache ich am Heiligen Abend? Das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, ich sitze in meinem süßen kleinen Kämmerlein, schalte das Funkgerät ein und spreche mit den Leuten, die übrig geblieben sind. Ach so. Also da gibt es so eine Community, mit der man dann reden kann und jeder ist dann für den anderen da. Da sind Leute, die ebenfalls alleine irgendwo rumhängen. Ich verstehe. Das ist alles geht über Antenne, über Funk. Ja, ich verstehe. Das ist ja schon eigentlich gar nicht so schlecht. Da ist man ja in einer Gemeinschaft, wenn auch nur über Funk, aber immerhin, man ist mit anderen zusammen. Absolut, Domian. Ja. Genau das ist es. Ja. Und wenn ich die Leute nicht hätte, dann wäre ich schon längst weg. So, lieber Ralf, dann möchte ich dir sagen, grüß mal deine Funkkollegen herzlich von mir. Natürlich auch deine gute Freundin und gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin möchtest, wenn es dir nicht so gut geht, biete ich dir gerne an. Dann nehme ich gerne in Anspruch. Na prima, dann leg du bitte auf und die Anja wird dich gleich anrufen, Ralf. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich. Ich wünsche alles Gute, frohes Weihnachtsfest. Dir auch, dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So, und hier ist die Anne noch. Anne ist 46, guten Morgen Anne. Morgen Domian. Anne, Weihnachten. Ja, Weihnachten war bei mir letztes Jahr ziemlich lustig. Lustig? Ja. Was war da? Und zwar habe ich mir gedacht, wieso muss man denn immer den Weihnachtsmann einladen zu Kindern? Oder wenn man noch kleine Kinder hat, ja. Man kann sie ihn ja auch einladen bei Erwachsenen. Gute Idee. Ja, dachte ich mir, muss man was Besonderes machen zu Weihnachten dieses Jahr. Meine Tochter, die allerdings auch schon 24 ist, mit ihrer kleinen Tochter zu Hause bei sich feiern. Also waren wir unter uns mit meinen Eltern, meinem Mann, meine Schwester und mein Schwager. Mhm. Und da dachte ich mir, Mensch, ruf doch mal bei so einer Weihnachtsmann-Agentur an. Stell mal so einen Typen hier. Ja, der auch angerufen und gesagt, so alles abgequackelt, so abgefragt die einzelnen Personen, wie die so drauf sind und wie die heißen und was die so für Hobbys haben. Und dann halt den Sack hingepackt mit den Geschenken. Die hast du vorher dann da abgegeben, oder wie? Nee, die hat vor der Tür gelegt, so, also so versteckt. Ach so, ja. Also wir wohnen hier in einem Familienhaus, also hat sich das ja ein Zutima, sonst hätte ich das ja im Hausflur packen müssen und das wäre ja dann irgendwie Stimmt. In so einem Mehrfamilienhaus ein bisschen aufgefallen. So, dann kam der. Dann kam der, 21 Uhr hatte ich den bestellt, also wir hatten schon unsere Bescherung um 18 Uhr, wie wir das immer machen. Aber der brachte ja dann zusätzlich noch Geschenke mit. Der brachte zusätzlich noch Geschenke mit, ja. Und die anderen wussten nichts davon, dass der kam. Nee, überhaupt nicht. Es waren so Kleinigkeitengeschenke, so, die von mir auch so gedacht waren, so als Überraschung. War der so klassisch wie ein Weihnachtsmann angezogen, Coca-Cola-mäßig rot-weiß? Total, ja. Und wie war das dann, als der reinkam? Wie haben die reagiert, die anderen? Naja, er hat gekloppt und hat mein Mann zur Tür geschickt, so, hat gekloppt. Ja, so sagt er, hier steht ja Weihnachtsmann vor der Tür. Ich sage, naja, ist um die Zeit so üblich. Ist auch nicht so was Besonderes um die Zeit, ne? Da steht halt der Weihnachtsmann vor der Tür. Ich sage, lass den mal rein, sag mal rein, lieber Weihnachtsmann. Und meine Eltern haben schon total geguckt und meine Schwester und mein Mann und mein Schwager auch. Und die haben alle gedacht, das ist einer von unseren Bekannten, die er so kennt. Ja. Ja. Und hat der dann noch irgendwie eine Ansprache gehalten oder wie lief das ab? Naja, der kam dann rein und war total schon so am Kichern und Lachen. Und der setzte sich dann hin und hat dann sein goldenes Buch rausgeholt und hat dann aus dem Buch vorgelesen, die Namen der anwesenden Gäste und dazu immer so eine kleine Sache von denen erzählt. Und? Da waren sie erstmal schon total verwundert. Die Stimme war denen auch fremd. Ja. Wann kam der? Wie viel Uhr ungefähr? 21 Uhr. Und wie lange blieb er? Bis morgens um 4. Wie bitte? Ja. Bis morgens um 4? Ist schon morgens um vier, ja. Und in seiner Verkleidung als Weihnachtsmann? Naja, der nicht mehr so ganz. Also er hat dann, wie gesagt, da sein goldenes Buch da rausgeholt und vorgelesen von den Anwesenden, wie die alle so drauf sind und die Geschenke verteilt. Und dann sagte ich, sie möchte mich vielleicht lieber Weihnachtsmann, möchtest du denn trinken? Oh, sagt er, ein Glas Rotwein wäre lecker. Ach, und dabei blieb es nicht. Nee, und dazu wollte er aber einen Strohhalm haben, weil er konnte ja mit seinem Bart. Ich verstehe. Aber irgendwann hat er sich ein bisschen entkleidet, also nicht ganz, er hat sein Kostüm vielleicht ein bisschen ausgezogen. Naja, erst noch nicht, weil es wurde ja immer noch spannend gemacht, weil war ja so immer noch so... Anne, ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Ich auch, alles Gute, bis dann. Tschüss. In der Technik, Volker Thake. Bis morgen, ihr Lieben.